Nach mancherlei lustigem Gespräche lagerten sich bald alle um den runden Tisch, der in der Mitte des Zeltes stand. Erquickliche Früchte und Wein in hellgeschliffenen Gläsern funkelten von dem blendend weißen Gedecke. In silbernen Gefäßen dufteten große Blumensträuße, zwischen denen die hübschen Mädchengesichter anmutig hervorsahen. Draußen spielten die letzten Abendlichter golden auf dem Rasen und dem Flusse, der spiegelglatt vor dem Zelte dahinglitt. Florio hatte sich fast unwillkürlich zu der niedlichen Ballspielerin gesellt. Sie erkannte ihn sogleich wieder und saß still und schüchtern da. Aber die langen, furchtsamen Augenwimpern hüteten nur schlecht die dunkel glühenden Blicke. Es war ausgemacht worden, dass jeder in der Runde seinem Liebchen mit einem kleinen, improvisierten Liedchen zutrinken solle. Der leichte Gesang, der nur gaukelnd wie ein Frühlingswind die Oberfläche des Lebens berührte, ohne es in sich selbst zu versenken, bewegte fröhlich den Kranz heiterer Bilder um die Tafel. Florio war recht innerlichst vergnügt, alle blöde Bangigkeit war von seiner Seele genommen, und er sah fast träumerisch still vor fröhlichen Gedanken zwischen den Lichtern und Blumen in die wunderschöne, langsam in die Abendgluten versinkende Landschaft vor sich hinaus. Und als nun auch an ihn die Reihe kam, seinen Trinkspruch zu sagen, hob er sein Glas in die Höhe und sang. Jeder nennet froh die Seine, ich nur stehe hier alleine, denn, was früge wohl die eine, wen, der Fremdling eben meine, und so muß ich, wie im Strome dort die Welle, ungehört verrauschen an des Frühlings Schwelle. Seine schöne Nachbarin sah bei diesen Worten beinahe schelmisch an ihm herauf und senkte schnell wieder das Köpfchen, da sie seinem Blicke begegnete. Aber er hatte so herzlich bewegt gesungen und neigte sich nun mit den schönen, bittenden Augen so dringend herüber, dass sie es willig geschehen ließ, als er sie schnell auf die roten, heißen Lippen küßte. »Bravo, bravo«, riefen mehrere Herren. Ein mutwilliges, aber argloses Lachen erschallte um den Tisch. Florio stürzte hastig und verwirrt sein Glas hinunter. Die schöne Geküßte schaute hochrot in den Schoß und sah so unter dem vollen Blumenkranze unbeschreiblich reizend aus. So hatte ein jeder der Glücklichen sein Liebchen in dem Kreise sich heiter erkoren. Nur Fortunato allein gehörte allen oder keiner an und erschien fast einsam in dieser anmutigen Verwirrung. Er war ausgelassen lustig und mancher hätte ihn wohl übermütig genannt, wie er so wild wechselnd in Witz, Ernst und Scherz sich ganz und gar losließ, hätte er dabei nicht wieder mit so fromm klaren Augen beinahe wunderbar dreingeschaut. Florio hatte sich fest vorgenommen, ihm über Tische einmal so recht seine Liebe und Ehrfurcht, die er längst für ihn hegte, zu sagen. Aber es wollte heute nicht gelingen. Alle leisen Versuche glitten an der spröden Lustigkeit des Sängers ab. Er konnte ihn gar nicht begreifen. Draußen war indes die Gegend schon stiller geworden und feierlich. Einzelne Sterne traten zwischen den Wipfeln der dunkelnden Bäume hervor. Der Fluss rauschte stärker durch die erquickende Kühle. Da war auch zuletzt an Fortunato die Reihe zu singen gekommen. Er sprang rasch auf, griff in seine Gitarre und sang. Was klingt mir so heiter durch Busen und Sinn, zu Wolken und weiter, wo trägt es mich hin? Wie auf Bergen hoch bin ich, so einsam gestellt, und grüße herzinnig, was schön auf der Welt. Ja, Bacchus, dich seh ich, wie göttlich bist du, dein Glühen versteh ich, die träumende Ruh. O rosenbekränztes Jünglingsbild, dein Auge, wie glänzt es, die Flammen so mild. Ist's Liebe, ist's Andacht, was so dich beglückt, rings Frühling dich anlacht, du sinnest entzückt. Frau Venus, du frohe, so klingend und weich, in Morgenrots Lohe erblick ich dein Reich, auf sonnigen Hügeln, wie ein Zauberring. Zart Bübchen mit Flügeln bedienen dich flink, durchsäuseln die Räume und laden, was fein, als goldene Träume zur Königin ein. Und Ritter und Frauen im grünen Revier durchschwärmen die Auen wie Blumen zur Zier. Und jeglicher hegt sich sein Liebchen im Arm, so wird und bewegt sich der selige Schwarm. Hier änderte er plötzlich Weise und Ton und fuhr fort. Die Klänge verrinnen, es bleichet das Grün, die Frauen stehen sinnend, die Ritter schauen kühn, und himmlische Sehnen geht singend durchs Blau, da schimmert von Tränen rings Garten und Au. Und mitten im Feste erblick ich, wie mild, den stillsten der Gäste, woher einsam Bild. Mit blühendem Mone, der träumerisch glänzt, und Lilienkrone erscheint er bekränzt. Sein Mund schwillt zum Küssen, so lieblich und bleich, als brächt er ein Grüßen aus himmlischem Reich. Eine Fackel wohl trägt er, die wunderbar prangt. Wo ist einer, frägt er, den heimwärts verlangt. Und manchmal da drehet die Fackel er um, tiefschauend vergehet die Welt und wird stumm. Und was hier versunken, als Blumen zum Spiel, siehst oben du funkeln, als Sterne nun kühl. O Jüngling vom Himmel, wie bist du so schön, ich lass das Gewimmel, mit dir will ich gehen. Was will ich noch hoffen, hinauf, ach, hinauf, der Himmel ist offen, nimm Vater mich auf. Fortunato war still und alle die übrigen auch, denn wirklich waren draußen nun die Klänge verronnen und die Musik, das Gewimmel und alle die gaukelnde Zauberei nach und nach verhallend untergegangen vor dem unermeßlichen Sternenhimmel und dem gewaltigen Nachtgesange der Ströme und Wälder. Da trat ein hoher, schlanker Ritter in reichem Geschmeide, das grünlich-goldene Scheine zwischen die im Winde flackernden Lichter warf, in das Zelt herein. Sein Blick aus tiefen Augenhöhlen war irre flammend, das Gesicht schön, aber blass und wüst. Alle dachten bei seinem plötzlichen Erscheinen, unwillkürlich schaudernd, an den stillen Gast in Fortunatos Liede. Er aber begab sich nach einer flüchtigen Verbeugung gegen die Gesellschaft zu dem Buffet des Zeltwirtes und schlürfte hastig dunkelroten Wein mit den bleichen Lippen in langen Zügen hinunter. Florio fuhr ordentlich zusammen, als der Seltsame sich darauf vor allen anderen zu ihm wandte und ihn als einen früheren Bekannten in Lucca willkommen hieß. Erstaunt und nachsinnend betrachtete er ihn von oben bis unten, denn er wußte sich durchaus nicht zu erinnern, ihn jemals gesehen zu haben. Doch war der Ritter ausnehmend beredt und sprach viel über mancherlei Begebenheiten aus Florios früheren Tagen. Auch war er so genau bekannt mit der Gegend seiner Heimat, dem Garten und jedem heimischen Platze, der Florio herzlich lieb war aus alter Zeit, dass sich derselbe bald mit der dunklen Gestalt auszusöhnen anfing. In die übrige Gesellschaft indes schien Donati, so nannte sich der Ritter, nirgends hineinzupassen. Eine ängstliche Störung, deren Grund sich niemand anzugeben wußte, wurde überall sichtbar. Und da unterdes auch die Nacht nun völlig hereingekommen war, so brachen bald alle auf. Es begann nun ein wunderliches Gewimmel von Wagen, Pferden, Dienern und hohen Windlichtern, die seltsame Scheine auf das nahe Wasser, zwischen die Bäume und die schönen, wirrenden Gestalten umherwarfen. Donati erschien in der wilden Beleuchtung noch viel bleicher und schauerlicher als vorher. Das schöne Fräulein mit dem Blumenkranze hatte ihn beständig mit heimlicher Furcht von der Seite angesehen. Nun, da er gar auf sie zukam, um ihr mit ritterlicher Artigkeit auf den Zelter zu helfen, drängte sie sich scheu an den zurückstehenden Florio, der die Liebliche mit klopfendem Herzen in den Sattel hob. Alles war unterdes reisefertig. Sie nickte ihm noch einmal von ihrem zierlichen Sitze freundlich zu, und bald war die ganze schimmernde Erscheinung in der Nacht verschwunden. Es war Florio recht sonderbar zumute, als er sich plötzlich so allein mit Donati und dem Sänger auf dem weiten, leeren Platze befand. Seine Gitarre im Arme ging der Letztere am Ufer des Flusses vor dem Zelte auf und nieder und schien auf neue Weisen zu sinnen. Während er einzelne Töne griff, die beschwichtigend über die stille Wiese dahinzogen. Dann brach er plötzlich ab. Ein seltsamer Missmut schien über seine sonst immer klaren Züge zu fliegen. Er verlangte ungeduldig fort. Alle drei bestiegen daher nun auch ihre Pferde und zogen miteinander der nahen Stadt zu. Fortunato sprach kein Wort unterwegs. Desto freundlicher ergoß sich Donati in wohlgesetzten, zierlichen Reden. Florio, noch im Nachklange der Lust, ritt still wie ein träumerisches Mädchen zwischen beiden. Als sie ans Tor kamen, stellte sich Donatis Ross, das schon vorher vor manchem Vorübergehenden gescheuet, plötzlich fast gerade in die Höhe und wollte nicht hinein. Ein funkelnder Zornesblitz fuhr fast verzerrend über das Gesicht des Reiters, und ein wilder, nur halb ausgesprochener Fluch aus den zuckenden Lippen, worüber Florio nicht wenig erstaunte, da ihm solches Wesen zu der sonstigen, feinen und besonnenen Anständigkeit des Ritters ganz und gar nicht zu passen schien. Doch fasste sich dieser bald wieder. »Ich wollte euch bis in die Herberge begleiten«, sagte er lächelnd und mit der gewohnten Zierlichkeit zu Florio gewendet. »Aber mein Pferd will es anders, wie ihr seht. Ich bewohne hier vor der Stadt ein Landhaus, wo ich euch recht bald bei mir zu sehen hoffe.« Und hiermit verneigte er sich, und das Pferd, in unbegreiflicher Hast und Angst kaum mehr zu halten, flog pfeilschnell mit ihm in die Dunkelheit fort, daß der Wind hinter ihm dreinpfiff. »Gott sei Dank«, rief Fortunato aus, »dass ihn die Nacht wieder verschlungen hat. Kam er mir doch wahrhaftig vor, wie einer von den Falben, ungestalten Nachtschmetterlingen, die wie aus einem fantastischen Traume entflogen, durch die Dämmerung schwirren und mit ihrem langen Katzenbarte und grässlich großen Augen ordentlich ein Gesicht haben wollen. Florio, der sich mit Donati schon ziemlich befreundet hatte, äußerte seine Verwunderung über dieses harte Urteil. Aber der Sänger, durch solche erstaunliche Sanftmut nur immer mehr gereizt, schimpfte lustig fort und nannte den Ritter zu Florios heimlichem Ärger einen Mondscheinjäger, einen Schmachthahn, einen Remonisten in der Melancholie. Unter solcherlei Gesprächen waren sie endlich bei der Herberge angelangt, und jeder begab sich bald in das ihm angewiesene Gemach. Florio warf sich angekleidet auf das Ruhebett hin, aber er konnte lange nicht einschlafen. In seiner von den Bildern des Tages aufgeregten Seele wogte und hallte und sang es noch immer fort. Und wie die Türen im Hause nun immer seltener auf und zu gingen, nur manchmal noch eine Stimme erschallte, bis endlich Haus, Stadt und Feld in tiefe Stille versank, da war es ihm, als führe er mit schwanenweißen Segeln einsam auf einem mondbeglänzten Meere. Leise schlugen die Wellen an das Schiff. Sirenen tauchten aus dem Wasser, die alle aussahen wie das schöne Mädchen mit dem Blumenkranze vom vorigen Abend. Sie sang so wunderbar, traurig und ohne Ende, als müsse er vor Wehmut untergehen. Das Schiff neigte sich unmerklich und sank langsam immer tiefer und tiefer. Da wachte er erschrocken auf. Er sprang von seinem Bette und öffnete das Fenster. Das Haus lag am Ausgange der Stadt. Er übersah einen weiten, stillen Kreis von Hügeln, Gärten und Tälern, vom Monde klar beschienen. Auch da draußen war es überall in den Bäumen und Strömen noch wie ein Verhallen und Nachhallen der vergangenen Lust, als sänge die ganze Gegend leise, gleich den Sirenen, die er im Schlummer gehört. Da konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Er ergriff die Gitarre, die Fortunato bei ihm zurückgelassen, verließ das Zimmer und ging leise durch das ruhige Haus hinab. Die Tür war unten nur angelehnt. Ein Diener lag eingeschlafen auf der Schwelle. So kam er unbemerkt ins Freie und wandelte fröhlich zwischen Weingärten, durch leere Alleen, an schlummernden Hütten vorüber, immer weiter fort. Zwischen den Rebengeländen hinaus sah er den Fluss im Tale. Viele weißglänzende Schlösser, hin und wieder zerstreut, ruhten wie eingeschlafene Schwäne unten in dem Meere von Stille. Da sang er mit fröhlicher Stimme. Wie kühl schweift sich's bei nächt'ger Stunde, die Zither treulich in der Hand, vom Hügel grüß ich in die Runde, den Himmel und das stille Land. Wie ist da alles so verwandelt, wo ich so fröhlich war, im Tal, im Wald wie still, der Mond nur wandelt, nun durch den hohen Buchensaal. Der Winzer Jauchzen ist verklungen, und all der bunte Lebenslauf, die Ströme nur, im Tal geschlungen, sie blicken manchmal silbern auf. Und Nachtigallen, wie aus Träumen, erwachen oft mit süßem Schall, erinnernd rührt sich in den Bäumen ein heimlich Flüstern überall. Die Freude kann nicht gleich verklingen, und von des Tages Glanz und Lust ist so auch mir ein heimlich Singen geblieben in der tiefsten Brust. Und fröhlich greif ich in die Saiten, o Mädchen, jenseits überm Fluss, du lauschest wohl und hörst's von Weiten und kennst den Sänger an dem Gruß. Er mußte über sich selber lachen, da er am Ende nicht wußte, wem er das Ständchen brachte, denn die reizende Kleine mit dem Blumenkranze war es lange nicht mehr, die er eigentlich meinte. Die Musik bei den Zelten, der Traum auf seinem Zimmer und sein, die Klänge und den Traum und die zierliche Erscheinung des Mädchens, nachträumendes Herz, hatten ihr Bild unmerklich und wundersam verwandelt in ein viel schöneres, größeres und herrlicheres, wie er es noch nirgends gesehen. So in Gedanken schritt er noch lange fort,